kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur die Schnobe, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, alles versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fügung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise, auf eine Welt, habe dich sicher in meiner Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.